Sie hörten das Mayfield-Pensionat, Mrs. Bingles Geheimnis. Die Sprecher und ihre Rollen. Michelle Brav als Mary Ann. Lea Plein als Victoria. Lisa Hoffmann als Beth. Jermaine Plein als Emma. Sabrina Heuer als Mrs. Bingle. Helmut Buschbeck als Mr. Bradley. Kirsten Schumann als Schwester Sophia. Stephanie Puke als Schwester Constantia. Ralf Sarge Pappas als Jack Horowitz. Jan Beusen als Friedhofswärter Malone. Oda Plein als Mrs. Johnson und Lars Havemann als Erzähler. Musik Dr. Seltsam. Skript Frank Hammerschmidt. Produzent, Schnitt und Regie Oda Plein. Sound und Effekte Jan Beusen und freesound.org. Soundbearbeitung Oda Plein. Coverdesign und Artwork Sebastian Hartmann. Webseite Mark Kaczkowski. Mehr zu unseren Hörspielen und weitere Downloads findet ihr unter www.mindcrushers.de. Das Mayfield-Pensionat Mrs. Bingles Geheimnis steht unter der Creative Commons Namensnennung keine kommerzielle Nutzung, keine Bearbeitung 3.0 Deutschland Lizenz. Weitere Informationen dazu auf unserer Webseite. Eine Produktion der Mindcrusher Studios aus dem Jahre 2010.